scheint das Gesicht, das in mir bleibt, die Spur von Freude oder Leid, doch auch wohl meine Kostbarkeit, auch mein Tribut. Sie ist scheinbar auch das Sommerlied, der Frost den Mann im Herbst schon sieht, was hundertfach noch so geschieht, woran ein Tag sich messen tut. Der Vergangenheit.